Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Als Linktipp empfehlen wir dieses Mal die Seite gipfelsoli.org. Hier findet ihr Informationen über G8 und NATO-Gipfel von 1985 bis 2010. Dabei werden vor allem Aktionen des Widerstands in den Fokus gerückt. Außerdem findet ihr hier auch das Archiv des Dissent-Netzwerks, die an der Organisation zahlreicher Gegengipfel und Proteste beteiligt waren. Dazu gehört natürlich auch eine kritische Reflexion, die gipfelsoli.org ebenfalls bietet. Viel Spaß beim Stöbern!